Nach unserer Niederlage ist für uns das Elementarrecht der Selbstverteidigung einseitig so eingeschränkt worden, dass viele geglaubt haben, das deutsche Volk würde es als zwecklos erachten, für dieses unser Recht überhaupt noch Opfer zu bringen. Durch diese Feier zeigt das deutsche Volk in aller Offenheit der Welt, dass es auch unter den ihm auferlegten Beschränkungen und auch in allergrößter wirtschaftlicher Not die Kraft findet, den Frieden zu sichern und seine Ehre zu wahren. Was unsere stolze Flotte einst bedeutet hat, als ein reiches, freies Volk, die sich geschaffen, ist unvergessen. Auch das liegt im Interesse Europas. Meine Damen und Herren, es ist jetzt ein Moment eingetreten, für der nicht vorgesehen Gesinnung war. Möge das Schiff läuft vorzeitig vom Stapel. Es ist Deutschland getauft. Sinnbild und Körper. Es taucht mit dem Achterstäben tief ein, schwimmt jetzt auf und liegt nun brausend mit seiner ganzen Größe auf dem mittleren Hafenbecken, umschwärmt von Schleppdampfern, die auf das Schiff fahren, um es wieder an die Werft heranzuholen. Es ist hier der wohl einzig dastehende Fall passiert, wahrscheinlich durch verkehrt verstandene Anweisungen, dass das Schiff vorzeitig herunterlief, bevor der Herr Reichspräsident den Taufakt vollzogen hat. Nun gleite hin in dein Element und ziehe hinaus auf das weite Meer. Tue dort deine Pflicht und Schuldigkeit, sei es um Zeugnis abzulegen von deutscher Arbeit und deutschem Können, sei es zum Schutze des geliebten Vaterlandes. Halte deine Flagge stets rein und hoch in Ehren. Dann wirst du deines Namens immer würdig sein, den ich dir nun gebe. Du heißt Deutschland!